لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وارض عنا وارض بها وارض عنا معهم يا رب العالمين. اللهم آمين. طيب wir machen weiter inshallah. This is heute der 36. Dars in Jami' al-Ulum wal-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind gerade im 5. Hadith von Umm al-Mu'minin Aisha radiallahu anha überliefert, dass sie sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Wer in diese unsere Sache oder in unsere Sache diese etwas erneuert, was nicht davon ist, dann ist es abgewiesen oder abgelehnt. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Und in der Überlieferung oder im Wortlaut beim Muslim ist, wer eine Tat tut, die nicht auf das ist, worauf unsere Sache ist, dann ist es abgelehnt. Okay, wir machen den letzten Teil fertig von diesem Hadith. So, wenn jemand zum Beispiel etwas tut, was nicht ihm zusteht zu tun, wenn jemand zum Beispiel in das Geld von jemandem handelt, wo es nicht ihm zusteht oder ohne seine Erlaubnis, dann hängt das von seiner Erlaubnis ab. Das heißt, wenn er das dann bestätigt, dann gilt das. Und wenn er das nicht bestätigt, dann gilt das natürlich nicht. Und wenn jemand, der jetzt krank ist, all sein Geld ausgibt, okay, ist das ja nicht, weil er Angst, dass er stirbt, gibt er sein ganzes Geld ab. Ja, ist das erlaubt oder nicht? Okay, oder darf er nur die zwei Drittel davon ausgeben und so weiter wegen der Erben, ja, nicht, weil er ihnen das ja nicht geben will oder wenn er nicht, weil er nicht in der Lage ist, das zu leiten und so weiter, dann darüber gibt es eine klare Meinungsverschiedenheit unter den Fuqaha. Okay, und sogar im Madhhab von Imam Ahmad gibt es darüber eine Meinungsverschiedenheit. Und es ist bestätigt von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass ein Mann, yani es gab, dass er, dass Streitparteien zu ihm gekommen sind, über eine Streitsache zu ihm erhoben wurde, über einen Mann, der sechs Sklaven von ihm bei seinem Tod die Freiheit geschenkt hat, und er hat keinen Besitz außer sie. Dieser Mann hatte keinen Besitz außer sie. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie geholt und hat sie in drei Teilen geteilt. So hat er zwei die Freiheit gegeben und vier in den Besitz wieder zurückgegeben und sagte zu ihm harte Worte. Er sagte zu diesem Mann, der im Tod lag oder im Sterbebett lag, harte Worte. Okay? Und vielleicht, Ibn Rajab sagt, und vielleicht wollten diejenigen, die danach erben, seine Erbschaft, die Freiheit für alle nicht bestätigt, yani sie waren nicht damit einverstanden, Allahu alam. Okay? Und so weiter von den Kaufverträgen. Und er sagt, und das Richtige ist, wenn jemand durch einen Vertrag in Unrecht kommt, yani, dass er ungerecht behandelt wird, dann ist der Vertrag gültig und es ist richtig, wenn dieserjenige dann auch seine Zustimmung gibt und auf sein Recht verzichtet. Okay? Wie das der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Okay. Und wenn er Sklaven verkauft, die er nicht trennen darf, yani bei denen es haram ist, dass man sie trennt, wie zum Beispiel die Mutter und ihren Sohn, ist es dann abgelehnt, dieser Vertrag, und ist es dann ungültig, oder hängt es von ihrer Einverständnis ab? Darüber wurde überliefert von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er befohlen hat, dass er solchen Handel, also solchen Kaufvertrag, aufgelöst hat und dass er das zurückgewiesen hat. Okay, weil von Anfang an ein Verbot da ist. Okay? Und wenn von Anfang an ein Verbot da ist, dann gibt es zwei Rechte in dieser Sache. Der Recht des Menschen und der Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. So, wenn der Mensch auf sein Recht verzichtet, dann bleibt das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala, und darüber hat kein Mensch die Macht oder die Befugnis, darüber das zurückzuweisen bzw. darauf zu verzichten. Okay? Und Imam Ahmad sagte, dass man nicht zwischen ihnen trennen darf, also die Mutter und ihren Sohn und so weiter, und selbst wenn sie damit einverstanden sind. Okay? Andere Fuqaha sagten, nein, man darf zwischen ihnen trennen, wenn sie damit zufrieden sind. Von ihnen ist An-Nakhai und Ubaydillah ibn al-Hasan al-Ambari. So nach dieser Meinung ist es, wenn sie damit einverstanden sind, dann ist es erlaubt. Okay? Also die erste Gruppe der Salaf, die sagt nein, das sind zwei Rechte, das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala und das Recht von Ibn Adam, und das, selbst wenn der Mensch auf sein Recht verzichtet, bleibt das Recht Allahs. Das ist die Meinung von Imam Ahmad und andere. Und andere sagten, nein, das ist ihr Recht und sie können auch darauf verzichten. Und wenn sie damit zufrieden sind, dann können sie. Und davon ist auch, wenn man einen von seinen Kindern einen speziellen mehr gibt, ja, oder etwas gibt und die anderen nicht gibt, so ist es überliefert von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, natürlich unbegründet, wenn er ihm was gibt und die anderen nicht gibt, unbegründet, so ist es überliefert von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er Bushayr oder Bashir ibn Sa'd befohlen hat, als er seinen Sohn An-Nu'man ein Geschenk machte und den anderen nicht, er befahl ihm, dass er das zurücknimmt oder zurückweist. Okay. Auf jeden Fall, yani, da gibt es sehr viele Ahkam, was damit zusammenhängen, sehr viele Ahkam, was damit zusammenhängen, die Kaufverträge und so weiter. So, es gibt hier Recht von Allah subhanahu wa ta'ala, und es gibt das Recht des Menschen, worauf er verzichten kann. Okay. Entschuldigung. Ja, es gibt diese zwei, worüber wir gestern gesprochen haben. Okay. Und es gibt die dritte, wo man gesagt hat, ja nicht bestimmte Sachen, wo derjenige, der geschadet wird, nicht im Endeffekt keine Ermächtigung hat, diesen Vertrag aufzulösen. Genau, wie diejenige, wie wir gestern gesagt haben, diejenige, die geschieden wird und sie ist damit unzufrieden. Okay. So, im Großen und Ganzen, ich möchte jetzt nicht, Jan ibn Rajab hat hier sehr viele Ahkam erwähnt als Beispiele. Ich möchte, und die Meinungsverschiedenheiten zwischen die Fuqaha in diesen Sachen sind sehr viele Fiqh-Sachen, da möchte ich nicht reingehen in diesen Sachen. Ich möchte einfach nur auf das zurückgreifen, was der Hadith einfach beinhaltet. Wer etwas in der Religion erneuert, was nicht davon ist, so ist das zurückzuweisen. Und es gibt, wir haben darüber gesprochen, manche Sachen, wenn sie von dem Grundsatz der Ibadah ist, dann macht das die Ibadah kaputt und die Ibadah muss wiederholt werden. Und wenn es nicht von dem Grundsatz der Ibadah ist, dann macht das die Ibadah nicht vom Grundsatz aus ungültig. Jedoch ist der Lohn vermindert. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass manche Sachen, wenn sie eine Ibadah in einer Sache sind und eine andere in einer Sache sind, sind sie das nicht in anderen Sachen und so weiter und so fort. Und wir haben auch über die Verträge im Großen und Ganzen gesprochen, dass manche Sachen davon zurückzuweisen sind und manche nicht. Im Großen und Ganzen muss man verstehen, dass die Erneuerung in Allahs Religion oder die Ibadah im Grundsatz der Ibadah, grundsätzlich ist das Stehen bleiben bei Qala Allah wa Qala Rasul. Das heißt, in der Ibadah ist alles verboten, außer das, was erlaubt ist. Das ist das, was Ibadah betrifft. Was dann Adat oder Beziehungen zwischen den Menschen und Traditionen und Gewohnheiten betrifft, so ist darin verboten, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat und der Rest ist erlaubt. Okay? So wie die Qa'id al-Fiqhiyya, der Fiqh-Grundsatz, al-Aslu fil-Ashya' al-Ibaha, ma lam yarid nassun bitahrimiha. Grundsätzlich ist alles erlaubt und die Sachen sind erlaubt, außer das, worüber ein Wortlaut der Scharia gekommen ist, mit dem Verbot. Okay? Ist das inshallah klar? Dann möchte ich heute inshallah mich ein bisschen kürzer halten, inshallah. Das ist der Hadith, der fünfte Hadith. Wir sind damit inshallah azawajal fertig. Wir machen inshallah morgen mit den anderen Hadith weiter, inshallah barakallahu fikum. Und ab morgen inshallah, wie gesagt, noch einmal, wiederhole ich noch einmal, ab 6:30 Uhr. Ab morgen, inshallah, beginnt der Unterricht 6:30 Uhr. Da der Fajr jetzt früher ist. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan.